Dieser Tunnel riecht nach Kippen, Dreck und Teer. Ich wünsch mir oft, er führte raus zum Meer. Aber in diesem unterirdischen Gewehr gibt's keinen Weg ins Freie, Freie, Freie, Freie. Zu Tausenden rumpeln wir voran, wie Schweine in einem LKW zum Schlachthof. Dicht nebeneinander, Haut an Haut, und wollen nur zurück ins Bett. Wir bleiben stecken zwischen Kotti, Tag und Spree. Uns tun die Blasen und die Lungen weh. Wir suchen Notausgänge Richtung Licht, zwischen 1000 Volt und Gleichgewicht. Und wir sind umringt von Gleisen, wir sind still und leise. Da hinten kommt ein gelber Zug, Achtung.